Der deutsche Kurzwellensender Atlantik wandte sich vor allem an deutsche Marinesoldaten und suchte durch seine raffinierte Mischung aus erfundenen und echten Meldungen Verwirrung zu stiften. Delmar hatte sich dafür ein fast perfektes Informationssystem aufgebaut. Meine wichtigste Mitarbeiterquelle für unsere Sendungen war die deutsche Wehrmacht selbst. Von den im Atlantik versenkten U-Booten, von Rommels durch Nordafrika gejagten Armeen, von den deutschen Flugzeugen, die über England oder über Libyen abgeschossen wurden, wanderte ein ständig wachsender Gefangenenstrom in die Befragungslager, die meine Freunde von der Abwehr in London und Umgebung eröffnet hatten. Diese Gefangenen versorgten uns reichlich mit neuem Stoff, den wir für unsere Kampagne verwenden konnten. Und sie versorgten uns auch mit einem neuen Reservoir an Talenten. Aus den Reihen dieser Männer wählte ich einige aus, die mit der Zeit zu meinen befähigsten Mitarbeitern zählen sollten. Zu diesen wichtigsten Mitarbeitern gehörten neben Frank Lünder als deutscher Leiter des Teams auch der industrielle und spätere SPD-Bundestagsabgeordnete Philipp Rosenthal, der spätere Staatssekretär im Bundeskanzleramt Karl Theodor zu Guttenberg, der in britische Kriegsgefangenschaft geraten war, der spätere Verfassungsschutzpräsident Otto John, der nach dem Attentat auf Hitler geflüchtet war, und der ehemalige KPD-Funktionär Wilhelm Koenen, der später in der DDR dem Zentralkomitee der SED angehörte. Von seinen Mitarbeitern ließ Delmar alle erreichbaren Informationen auswerten. Frank Lünder war es, der zusammen mit seiner Assistentin die Briefe las, welche die Mitglieder der U-Boot-Besatzungen in den Gefangenenlagern in England und Kanada nach Hause schrieben oder von dort erhielten. Die beiden registrierten alle persönlichen Einzelheiten und Familiennachrichten in einem großen Zettelkasten, der auch die in deutschen Zeitungen erschienenen Heirats-, Geburts- und Todesanzeigen aus den Familien der U-Boot-Leute enthielt. Aufgrund dieses Zettelkastens konnte das Seemannsliebchen des Atlantiksenders, Agnes Bernell, eine Tochter des Berliner Stückeschreibers und Theaterbesitzers Rudolf Bernauer, die wir Vicky nannten, die deutschen Mariner verblüffen, indem sie nicht nur ihnen selbst, sondern auch ihren Familienmitgliedern Glückwünsche zum Geburtstag aussprach, ihnen zur Geburt eines Sohnes oder einer Tochter gratulierte und überhaupt eine intime Vertrautheit mit den Privatangelegenheiten ihrer lieben blauen Jungens verriet. Diese sehr persönliche Ansprache und eine flottere Musik als die reichsdeutschen Soldatensender machte die Station innerhalb kürzester Zeit bekannt. Hinzu kam eine fast perfekte Tarnung, die zunächst selbst höhere deutsche Offiziere nicht durchschauten. Denn die Nachrichten von den Fronten waren immer höchst aktuell. Goebbels selbst versorgte den Sender damit, wie Delmar in seinen Erinnerungen berichtet. Um den Nachrichten des deutschen Nachrichtenbüros DNB eine schnelle Verbreitung über die riesigen von Hitler beherrschten Gebiete zu sichern, hatte Goebbels einen drahtlosen Fernschreibdienst mit Hilfe eines sogenannten Hellschreibers eingerichtet. Es gelang mir nun, mir ein Hellschreiber-Empfangsgerät zu verschaffen, das der Londoner Korrespondent des DNB versehentlich in seinem Büro zurückgelassen hatte, als er bei Kriegsbeginn nach Deutschland floh. Auf diesem Hellschreibergerät empfingen wir nun Dr. Goebbels Nachrichtendienst zur selben Zeit wie die deutschen Zeitungen und Rundfunkstationen. Und da wir schneller arbeiteten und weniger gehemmt waren als die Teams in Deutschland, konnten wir diese Nachrichten noch vor unseren Nazi-Konkurrenten senden. Die Nachrichten waren so formuliert, dass sie zwar wie aus deutscher Sicht geschrieben klangen, aber zwischen den Zeilen deutlich die militärische und logistische Überlegenheit der Alliierten erkennen ließen. Etwa am 21. Juli 1943, als sich deutsche und alliierte Truppen in Italien heftige Gefechte lieferten. Der Krieg ist wieder näher an die Heimat gerückt. Nach der Eröffnung der Schlacht um Italien mit dem Bombenangriff auf Rom sind weitere 21 italienische Provinzen zu Kriegsgebieten erklärt worden. Zu den neuen Kriegsgebieten gehören auch die Provinzen Udine, Görz, Triest und Pola am Nordende der Adria. An beiden Fronten haben die schweren Abwehrschlachten ein kritisches Stadium erreicht. Nach der Räumung von Enna, dem strategischen Mittelpunkt Siziliens, verbleiben dem Brückenkopf Messina nur noch zwei Verbindungsstraßen nach Westen. Im Kampf um Orel haben die Sowjets ihren Hauptteil bis dicht an die Eisenbahnlinie Orel-Briansk vorgetrieben und Orel ist von drei Seiten bedroht. Sizilien. Hermann-Göring-Division wirft den Feind. Panzer der Hermann-Göring-Division konnten gestern von Catania den Feind im Gegenstoß mehrere Kilometer zurückwerfen und das gewonnene Gelände mehrere Stunden gegen eine Übermacht halten. Verstärkungen für die Verteidiger von Catania sind unterwegs. Die Versorgung von Catania wird aber ständig schwieriger. Die einzige Straße nach Westen liegt bei Paterna unter Artilleriefeuer und die enge Küstenstraße nach Messina wird dauernd vom Meer aus und aus der Luft bombardiert. Die Straße nach Messina ist derart überlastet, dass der Verkehr immer wieder zum Stillstand kommt. Cherbini außer Gefecht. Alle Fliegerunterstützung für die Verteidiger von Catania muss vom Festland kommen, nachdem die Flugplätze von Cherbini nicht mehr betriebsfähig sind. Nach der Räumung von Enna, wo die Italiener nur schwachen Widerstand leisteten, stößt der Feind nach Norden zur Küste und nach Nordwesten in Richtung Palermo nach. Sizilianer kehren heim. Der Kampfwillen der Sizilianer unter den italienischen Truppen hat schwer gelitten, seitdem bekannt wurde, dass der Feind alle Gefangenen freilässt, die aus dem von ihm besetzten Teil Siziliens stammen.